Durch Hitler und mit Hitler Deutschland tritt ein grundlegender Wandel ein, auch auf dem Gebiet der Wissenschaft. In wenigen Jahren hat der unbewusste Arier seine Vorstellungen, seine hyperboreischen, archetypischen, verschiedenen Auffassungen durchgesetzt. Er erkannte die Einsteinsche Relativitätstheorie nicht an. Deswegen hat Hitler, der auf eigenen Wegen zur Atombombe, zur Atomspaltung gelangen konnte und gelangt ist, nicht diese vernichtende, zersetzende Bombe einsetzen können, weil es seinem integrierenden Archetypus, dem nicht-atomisierenden, seinem arischen, unbewussten Kollektiv nicht entsprach. Und so kam es, dass er sie nicht eingesetzt hat. In dem Buch »Das goldene Band – Esoterischer Hitlerismus« habe ich berichtet, dass Corsini darüber geschrieben hat, Hitler habe ihm gestanden, dass er die Atombombe nicht dafür einsetzen würde, um den Krieg zu gewinnen. Es ist gut möglich, dass die Bombe, die die Amerikaner gegen Japan eingesetzt haben, diejenige war, die die Deutschen nicht gegen sie einsetzten. Hätte Hitler es getan, wäre dadurch nicht der Krieg gewonnen, sondern verloren worden, weil damit seine eigene Welt verjudet worden wäre, indem er sich eines extrem jüdischen Verfahrens bedient hätte. Er hätte die Waffe seines Feindes benutzt. Durch den Sieg hätte er verloren. So hat er im Gegenteil verlierend gewonnen. Die Richtung der arischen Wissenschaft führt zu vollkommen verschiedenen Welten, zu eingegliederten Universen und wird die Natur verwandeln können. Hitler hätte versuchen können, zum goldenen Zeitalter, zu Hyperborea zurückzukehren, den Erdenpol aufzurichten. Er hätte es erreicht. Aber dieses ist nicht zerstörerische Wissenschaft, sondern eingliedernde. Es ist Friedenswissenschaft, Pax Aria. Sie führt geradewegs zur Wiederbegegnung mit dem Gral, das heißt zu einer anderen Wissenschaft in einer anderen Richtung, mit einem anderen Sinn. Den Durchgang zwischen den Welten wiederzufinden, Himmel und Erde, den Ausgang, den Eingang zu den verzauberten Städten, zum Reich der Kobolde des Königs Laurin, zu Agartha, Avalon, Valhalla, zum letzten Thule, zum Erdinnern, zum Astralkörper, zum geistigen Doppel der Erde. Dies hatte der Führer beinahe zu Ende des Krieges erreicht, daher die fliegenden Scheiben, die UFOs. Die Wiederbegegnung mit den Vimanas, mit den Astras des Krieges von Mahabharata. Davon sprachen die Hindus und Homer zu uns. Die Entdeckung dieser legendären Wissenschaft der Gegenschwerkraft des Geistes wird für die Juden niemals erreichbar sein, weil sie nicht dem Archetypus ihres unbewussten Kollektivs angehört. Man erreicht es in synchronisierter Einheit von innen und außen, der Erde und des Menschen, durch die magische Einweihung, die das Individuum umbildet und verwandelt. Es kann nur in einem Vimana abreisen. Wer in der Lage ist zu fliegen, seinen Körper zu projizieren. Nur derjenige, der sich unsichtbar zu machen weiß, mit Siegfrieds Tarnkappe, kann in die unsichtbaren Welten einkehren. Und das würde Einstein nicht erreichen, auch nicht die mathematischen quantischen Physiker. Diese Wissenschaft liegt außer ihrer Reichweite, sie ist die Weisheit der Arier. Es handelt sich nicht darum, all das durch die moderne Wissenschaft Erreichte zu leugnen, versichert Evola, sondern darum, ihm eine neue Richtung mit einem arischen Sinn zuzuweisen, den neuen Generationen den alten Geist einzuflößen, damit sie dem Experiment und der Forschung trotzen können und in der Lage sind, den anderen kosmischen Arten der leuchtenden Geistigkeit der Kinder des Lichts wiederzuspiegeln. Dies gelang beinahe am Ende des Großen Krieges, als die Hitleristen die hyperboreische Weisheit in den Ländern der Katharer wiederfanden und sie entzifferten. Daher die UFOs. In ihnen reiste der arische Führer ab, der zweimal Geborene, der Wiedergeborene. Es ist überflüssig zu wiederholen, weil wir es schon sagten, dass es in der Darlegung des jüdischen Problems keine Verblendung geben darf. Wir erschauern vor diesem bösen und dunklen Mysterium. Mit Hitler müssen wir wiederholen, dass der Jude das ist, was dem Tier auf dieser Erde am wenigsten ähnlich ist. Wenn es Verachtung in uns gibt, so nicht für den Juden, sondern für die Nichtjuden, die ihr Wesen aus abgrundtiefer Feigheit, ihres Materialismus und Kleinmutes wegen verraten. das sind wirkliche Tiere. Schlimmer als Tiere, Tiermenschen. Ich habe jüdische Freunde. Und wenn wir uns auch nicht sehen, so unterhalte ich doch mit mehr als einem brieflich Verbindung. Diese haben nicht aufgehört, mich zu grüßen, trotz meiner Ansichten und meines Kampfes. Vielleicht bewundern sie auch einen offenen Feind, der ihre Absichten und die Lügen ihrer Wahrheit aufdeckt. Sie mögen ihn bewundern, obgleich sie ihn zerstören wollen. Daher ist zu verstehen, dass sie von Hitler verzaubert sind. Sie können es nicht lassen, ihm wie hypnotisiert entgegenzutreten, letztendlich all das verwirklichend, was die Auferstehung seines Mythos begünstigt. Noch war ich ein Jüngling, als ich mit einem Artikel in der literarischen Zeitung meiner Schule beitragen sollte. Das Internat Baros Arana hatte ich bereits verlassen, als ich eine Arbeit über Panait Istrati, einen rumänischen Schriftsteller, der damals in Mode war, schrieb. Ich berichtete, dass Istrati so arm war, dass er auf den plumpen Festen der Juden Geige spielen musste. Ich erinnerte nicht, ob ich plumpe Feste oder plumpe Juden geschrieben hatte. Jedenfalls kam ein Mitschüler zu mir, um mich zu fragen, »Warum hast du das geschrieben? Was weißt du denn von jüdischen Festen? Sie sind nicht plump, das kann ich dir versichern, denn ich bin Jude.« Ich musste diese seine Worte billigen, weil ich ja wirklich weder etwas von den jüdischen Festen noch von den Juden wusste. Während des Krieges habe ich diesen ehemaligen Mitschüler des Öfteren auf der Straße getroffen. Wir blieben dann stehen und unterhielten uns sehr freundschaftlich, obwohl ihm mein Kampf und meine Zeitschrift sicher bekannt sein durften. Chaim Dvoreski war ein weiterer guter Freund. Er war ein Künstler. Zuletzt habe ich ihn mit seiner Frau in Paris getroffen. Junge Juden schreiben mir öfter aufgrund meiner Bücher aus den verschiedensten Ländern der Welt. Ich stehe mit ihnen schriftlich in Verbindung. Einige fragen nach Hitler, den Judenfresser, andere nach den zweiten Tafeln Moses und ob ich glaube, dass diese echt wie die ersten sind, die sie nicht anerkennen können. Dieses Thema habe ich in dem Buch »Das goldene Band« behandelt. Diese Juden leiden rettungslos. Sie könnten nur arbeiten für die ewige Wiederkehr, wenn sie hier die Gelegenheit wahrnehmen würden, einen Ausweg aus dem Kreis, aber sofort heute unverzüglich zu suchen und zu versuchen, neue Gesetze in der Bewegung der Kräfte zu schaffen, jedoch ohne neue Kräfte zu schaffen, wie Nietzsche sagen würde. Das heißt, um auf irgendeine Weise aus dem dunklen Kreis, der sie erdrückt, herauszukommen und nicht mehr als Juden vor der völligen Auflösung zurückzukehren.